In Indien wurde ich ein guter Freund von Raihana, einer mystischen Sufi, die Krishna verehrte, den achten Avatar des Hinduismus. Sie war eine Seherin. Sich auf die Hände ihrer Besucher konzentrierend, nicht auf die Innenflächen, sondern die Handrücken, konnte sie deren vergangene Verkörperungen enthüllen. Ich erinnere ihr eines Abends Arthur Köstler gebracht zu haben, den ich in meinem Hause auf besonderen Wunsch des Abgeordneten Masani empfangen hatte. Raihana betrachtete seine Hände, ohne zu wissen, wer ihr Gast war, und nach einem Augenblick der Konzentration sagte sie zu ihm, dass er in seinem vorherigen Leben ein Militärkaplan gewesen sei. Das hatte Köstler verunsichert, jedoch nicht mich. Dieser Agnostiker jüdischer Herkunft hatte seinen marxistischen Glauben verloren und reiste nun verzweifelt durch die Welt auf der Suche nach einem Halt. Er endete durch Selbstmord vor nicht langer Zeit. In seiner vorherigen Verkörperung war er zweifellos ein Kaplan der militanten marxistischen Kirche gewesen. Es heißt, in Ungarn, bevor er aus diesem Land flüchtete, bis zu seiner neuen Wiederverkörperung als atheistischer Antimarxist in London. Dies alles selbstverständlich im Laufe desselben Lebens. Die Wiederverkörperung kann man manchmal so auslegen, aber auch auf andere Weise. Die Seelenwanderung der Tiere, ein Glaube, der von den Katharern stammt, wie es heißt, die ihn von den Druiden und Kelten übernommen hatten, kann nicht wörtlich genommen werden von Wesen höheren Niveaus, den arischen Rishis. Schon der Barde Tödul spricht von der Streuung der lebenswichtigen Bestandteile oder des Lebensgeistes nach der Auflösung des physischen Körpers mit dem Tode. Ein jeder sucht sein ihm zugehöriges Reich, er wird zu Staub, zu Erde, Seelen wandert nach Gesetz durch heute unbekannte Verwandtschaften, die aber mit dem totemischen Element des Glaubens der eingeborenen Völker ab Origen zum Ursprung zu tun haben. Für die Pueblo-Indianer von Nordamerika ist jedenfalls erst dann ein Mann, wenn er ein totemisches Tier sein eigen nennt. Jung erzählt, dass diese Indianer ihm erst dann Vertrauen geschenkt hätten, nachdem sie festgestellt hatten, welches sein Tier ist. Eines Tages wurde er eingeladen, über eine Hängeleiter zur Dachkammer des indianischen Häuptlings hochzusteigen, der ein Freudengeschrei anstimmte, als er ihm zusah. Er hatte nämlich sein Tier entdeckt. Jung war wie ein Bär geklettert. Somit schenkte er ihm sein Vertrauen, offenbarte ihm dann seine Unruhe über die Zerstörung der indianischen Weltanschauung durch die weißen Männer, worüber ich in meinem Buch »Der hermetische Kreis« berichtete. Heute sind die organischen Bestandteile des physischen Körpers von Jung vielleicht Teile eines Eisbären des arktischen Hyperborea, Arktikos, Land der Bären. Was natürlich nicht heißen soll, dass Jung in einem Bären wiederverkörpert wurde. Ich muss mich hier an ein vertrautes und aufschlussreiches Ereignis erinnern. Kurz vor meiner Abreise aus Indien schenkte mir der Dalai Lama eine entzückende, kleine, honigfarbene tibetische Hündin. Diese Hündchen werden von den Lamas die Löwen hinter der Tür des Tempels genannt. Sie sind sehr klein, mit einem ihnen über die Augen fallenden Haarbüschel. Meine Hündin hieß Dolma, der Name einer Göttin des Tibet. In Wahrheit Shakti. Alle Welt liebte sie. Das ging so weit, dass meine Diener in Jugoslawien nur ihretwegen mich nach Österreich begleiteten, als ich dorthin als Botschafter versetzt wurde. Eines Tages sagte meine Frau zu mir, »Du liebst dieses Hündchen so sehr, weil du glaubst, es sei die Wiederverkörperung von«, und nannte den Namen jener Jugendlichen, die gestorben war, das Gesicht meiner Seele mit sich nehmend. Als Dolma in Wien in meinen Armen starb, ich war von Spanien im Flugzeug angereist, um bei ihr zu sein, erlitt ich einen der größten Herzanfälle meines Lebens. Mit dem Tode von Jason und Papan war der Verlust von Dolma meine dritte archetypische Erschütterung in dieser Runde. Noch jetzt bin ich erschüttert, wenn ich an sie denke. Warum? Was ist Wahres daran? Ich bin nicht fähig, dies in meinem Bewusstsein zu ergründen. Wie kann jemand wissen, ob nicht durch Befehl des Schicksals einige organische Bestandteile des toten Körpers von Papan von seiner Energie die honigsüße Dolma mitgebildet haben? Sie war zu mir gekommen wie eine Botschaft der Göttin, von dem Licht des Morgensterns aus, durch die mysteriöse Wahlverwandtschaft, wie die jener Vögel, die von entgegengesetzten Punkten aus über den Ozean fliegen und sich auf einer einsamen Insel treffen. Es ist keine Sache des Zufalls, dass man auf der Erde des Demiurg Tierzeichen auf den nationalen Wappen und den Familienwappen antrifft. Wie bei den Tierkreiszeichen. Wir sahen, wie die ersten 5 Avatare von Vishnu mythischen Tieren entsprachen. Jedes Tier vertritt eine Eigenschaft, eine Kraft, außer eines fehlgeschlagenen Versuchs des Demiurgs.